Kitty cat, yeah, free track. Agro Belly, das ist Poppin' Champagne, Kitty cat style. Ich bin im Club, stell 10 Liter kalt. Ich hab die schönsten Frauen mit dabei. 10 Liter Champagner, bring sie auf Eis. Oh, Pop Champagne, oh, Pop Champagne, oh, Pop Champagne, oh, Pop Champagne, das ist Poppin' Champagne, Kitty cat style. Ich bin im Club, stell 10 Liter kalt. Ich hab die schönsten Frauen mit dabei. 10 Liter Champagner, bring sie auf Eis. Auf unserem Tisch stehen 2000 G's. Pappen Champagne im Club, wenn du mich siehst. Ich will mehr, bring ne Flasche Grey Goose. 10 Liter Wodka und die Party wird gut. Oh, Pop Champagne, oh. Champagner, wie ich lieb's. Können wir Freunde sein? Können wir Freunde sein? Aber jetzt will ich sehen, wie du tanzt. Sehen, wie du tanzt. Sehen, wie du tanzt. Sehen, wie du tanzt. Will ich sehen, wie du tanzt. Sehen, wie du tanzt. Sehen, wie du tanzt. Sehen, wie du tanzt. 10 Liter O, 10 Liter Mo. Heute Nacht steht mir keiner die Show. 10 Liter auf Eis, heute Nacht bin ich King. Trink mein Champagner, trink du dein Gin. Oh, Pop Champagne, oh, Pop Champagne, oh, Pop Champagne, oh, Pop Champagne. 10 Liter auf Eis und der Abend läuft. Ich bin gespannt, wer von uns hier am meisten säuft. Komm nicht zu uns, du bekommst kein Glas. Nein, du darfst nicht feiern mit den Agro-Stars. Ich sag Chin Chin auf eine Killer-Nacht. Ich hab Champagner, fehlt nur noch die Villa, ja. Wir sind hier Boss, schick die Opfer weg. Ich sau Champagner, bis er nicht mehr schmeckt. Oh, Pop Champagne, oh, Pop Champagne, oh, Pop Champagne, oh, Pop Champagne. Das ist Poppin' Champagne, Kitty Cat Style. Ich bin im Club, stell 10 Liter kalt. Ich hab die schönsten Frauen mit dabei. 10 Liter Champagner, bring sie auf Eis. Oh, Pop Champagne, oh.